Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Jede Woche hat 6 graue Tage. Jeder Tag bringt Arbeit und Verdruss. Doch dann kommt der Sonntag und man stellt die Frage, wie gelange ich zu einem Kuss? Geht ein junges Mädchen mal spazieren, wenn am blauen Himmel Sonne lacht, kann ihr eines Sonntags unverhofft passieren, dass man ihr den Antrag macht. Ach, verzeihen Sie, meine Dame, Gottlieb Schulze ist mein Name und ich liebe Sie, ganz bestimmt, ich liebe Sie, ausgerechnet Sie. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, schenken Sie mir ein paar Stunden für ein Rendezvous. Und dann brauche ich noch dazu Ihre Sympathie. Ich möchte an Ihrer Seite gehen, im hellen Sonnenschein. Dann werden Sie mich bald verstehen und das kann sehr wichtig für Ihr ganzes Leben sein. Drum verzeihen Sie, meine Dame, Gottlieb Schulze ist mein Name und ich liebe Sie. Ganz bestimmt, ich liebe Sie, ausgerechnet Sie. Neulich war zum Richter ich geladen, wegen einer kleinen Kinderei. Eine junge Dame wollte gern erfahren, wer wohl ihres Babys Vater sei. Als ich vor dem Richter mich befunden, habe ich mich sehr empört beklagt. Ich hatte mit der Dame keine schwachen Stunden, ich habe ihr doch nur gesagt. Ach, verzeihen Sie, meine Dame, Gottlieb Schulze ist mein Name und ich liebe Sie. Ganz bestimmt, ich liebe Sie, ausgerechnet Sie. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, schenken Sie mir ein paar Stunden für ein Rendezvous. Und da brauche ich noch dazu Ihre Sympathie. Ich möchte an Ihrer Seite gehen, im hellen Sonnenschein. Dann werden Sie mich bald verstehen und das kann sehr wichtig für Ihr ganzes Leben sein. Drum verzeihen Sie, meine Dame, Gottlieb Schulze ist mein Name und ich liebe Sie. Ganz bestimmt, ich liebe Sie, ausgerechnet Sie. Eins bedenken, wenn Sie mir ein paar Stunden schenken, werden aus den Stunden Tage, aus den Tagen werden Jahre und so weiter, ständig bleibe ich hier Begleiter. Und darum, bitte verzeihen Sie, meine Dame, Gottlieb Schulze ist mein Name und ich liebe Sie, ganz bestimmt, ich liebe Sie, ausgerechnet Sie. Ach, verzeihen Sie, meine Dame, Gottlieb Schulze ist gar nicht mein Name, Gottlieb Müller heiße ich.